vier, dann bin ich im Himmel mit dir, Himmel mit dir, mein Schatz. Wenn dir besser schmeckt Likör, trink einen und noch mehr. Und heute trink ich Kümmel und Bier, Kümmel und Bier, mein Schatz. Heute trink ich Kümmel und Bier, Kümmel und Bier, Kümmel und Bier. Dann bin ich im Himmel mit dir, Himmel mit dir, mein Schatz. Kümmel und Bier, mein Schatz.